Das Schleimbein der Moorlandkröte. Also, eines Tages holte sich die Kröte Frank aus dem dicken Dickicht den größten Klumpen, den sie finden konnte. Frank war krank, Frank war Punk. Unter den anderen Kröten ungern gesehen. Was wollte er auch mit einem großen Klumpen? Er spannte ihn sich zwischen seine fettigen Krötenzähne und spielte darauf ein Lied. Also, die anderen Sumpfbewohner schauten traurig aus der Warzenhaut. Frank Frank ist ist zu zu groß, groß, Erwin Erwin ist ist zu zu klein, klein, Petra Petra ist ist zu zu dick, dick, Helga Helga ist ist zu zu blöd, blöd, jeder jeder ist ist irgendwas irgendwas zu zu viel, viel, jeder jeder ist ist irgendwas irgendwas zu zu wenig. wenig. Frank spuckte seinen Klumpen wieder aus, was die anderen erboste, woraufhin sie ihn in das Moorloch treiben wollten. Also, Moorloch hin, Moorloch her, Frank ließ sich an einem solchen Tag nicht die Laune von so ein paar dahergelaufenen Kröten verderben. Frank war Punk und stank. Wenn die Erde mit Läusen bedeckt wäre wie der Meeresstrand mit Sandkörnern, dann würde die menschliche Rasse vernichtet werden, Beute furchtbarer Schmerzen. Also, Knackspecht bleibt Knackspecht und Krauthaut bleibt Krauthaut. So ist der Lauf der Dinge. Kröte Frank war Punk und trank. Er war krank, allergisch gegen das, was er trank, und so starb Kröte Frank an der gefährlichen Krankheit Schleimbein oder Laktoseintoleranz. Zum Abschied folgt der Laktoseintoleranztanz, der Tanz auf dem Schleimbein. Also.